Kampf überleben gern. Ich hetze gegen all die Fremden, die hierher kommen von Ausfern. Unser Ziel wird auf niemand unserer Karten, durch die Greifen und jeden Besuchen. Und ich hetze gegen all die Fremden, doch am liebsten hetze ich gegen. Und ich hetze gegen die Kanaken, die belagern unser schickes Land. Ich hab einen Rucksack voll aus Dosen, da sprühe ich Hetzparolen an die Wand. Und so zieh ich mit auf niemand unserer Karten, mit den Seifen und den Methoden. Und ich hetze gegen die Kanaken, am liebsten hetze ich gegen. Mich und flüstert voll Entsetzen. Guck mal, da vorne kommt der Hetzer. Und der Gott ist das Hetz, das Hetz. Und so zieh ich mir auf die Wand und Kakaten. Und sie greifen und ihr befuden. Und ich hetze gegen all die Zetten. Und am liebsten hetze ich gegen. Ja, ja, yippie, yippie, ja, ja, yippie, yippie, ja, ja, yippie, yippie, yippie.